Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, 5. Kapitel, Vers 5 bis 7. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Gott segne dieses Wort. Leben in Demut. Im heutigen Bibeltext erfahren wir die Wichtigkeit, dass wir Jesus uns aufruft, ein Leben in Demut zu führen. Warum? Dieser Text zeigt uns, dass Gott, wenn wir Stolz haben in uns, das ist etwas, was Gott nun gar nicht mag, und er stellt sich sogar den Stolzen entgegen. Und manchmal wissen wir gar nicht, ob wir nun wirklich stolz sind. Ich meine, wir denken oft daran, oder ich bin stolz auf dies oder das oder jenes oder alles. Wenn wir genau darüber nachdenken, ist das eigentlich, macht das Sinn? Denn unser Herrgott ist das Hauptbeispiel von Demut oder Demütigkeit. Das ist einer seiner göttlichen Eigenschaften. So ist unser Herrgott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer, der uns Menschen erschaffen hat, und auch unser Retter in Jesus Christus. Und unser Jesus Christus ist das Beispiel in Demut. Hat er sich nun für uns geopfert, am Kreuz ist er für uns gestorben, und so dass wir das ewige Leben in ihm haben, erfahren können, nicht nur wenn wir sterben im Glauben an ihn, sondern jetzt schon durch den Heiligen Geist, den er uns geschickt hat nach seiner Wiederauferstehung. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. So können wir dann nämlich beten und in Demut und Reue zu Christus zu kommen und ihn fragen und ihn anrufen und dass er uns hilft und uns zu zeigen, wo wir stolz sind. Und das hat nun gar keinen Platz in unseren Herzen. Und auch, dass er uns hilft, davon loszukommen, das kann auch nur er durch den Heiligen Geist tun. So haben wir dann nämlich den Vorteil, dass wenn wir demütig uns ihm unterordnen, wird er uns ehren, wie er uns verspricht hier, wenn die Zeit gekommen ist. Also seine Zeit ist sehr anders als unsere. Und manchmal dauert das ein bisschen Zeit, dass wir demütig zu ihm kommen oder dass wir Demut in unseren Herzen haben. Es ist alles nur, was er tut. Das ist nicht unser eigenes Tun. Und das hilft uns auch. Es ist nicht, dass wir sagen, wir wollen besser sein oder nicht mehr sündigen oder so. So funktioniert das nicht. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Sondern es ist das, was unser Herr Christus tut, in und durch unsere Herzen. Und das wunderbarste Geschenk ist, dass wir all unsere Sorgen Gott überlassen sollen, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft, was uns betrifft, alle Menschen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Der Herrgott liebt alle Menschen, egal wer es ist, und möchte sie einladen, zu ihm zu kommen und in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu leben, ein Leben in Demut zu führen. Und lieber Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit aus dem Petrusbrief. Und Demut ist das Allerwichtigste von allen Sachen, die auch nur du durch uns tun kannst, wenn wir dich lassen, durch den Heiligen Geist. Und wir kommen als reuige Sünder zu dir und erwarten oder helfen, rufen dich an, dass du uns hilfst, Stolz loszulassen aus unseren Herzen. Wie auch immer sich das darstellen mag, du wirst uns das aufzeigen und hilfst uns, davon loszukommen und schenkst uns als Demütige, als die wir in Demut kommen, deine Gnade. Und für dieses Geschenk danken wir dir, Herr Jesus.